Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Sonntags, da sitzt in der Wirtschaft am Eck immer ein Falschdorfer ein. Bis gegen 12 schenkt der Wirt tüchtig ein, dann wird das Taschengeld spärlich. Vorigen Sonntag nun brachte der Wirt Runde um Runde herein. Bis gegen 2 Uhr der ganze Verein fragte: Herr Wirt, sag uns ehrlich, wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Kürzlich, da saß ich solide und brav mit meiner Gattin zu Haus. Plötzlich, da zog meine Gattin sich aus, wollt mich mit Neuem ergötzen. Was denn, so dacht ich, das kennst du doch längst. Doch was dann kam, das war neu. Wäsche und Strümpfe und Schuhe dabei, da rief ich voller Entsetzen. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke?